Ich wusste nicht, was mir gefehlt hat, bis du alles verdreht hast. Machst die schönsten kleinen Fehler, bist irgendwie anders, ich finde, dir steht das. Wenn du wüsstest, was abgeht, wenn du einfach nur dastehst. Verlier mich in deinem Blick, kann mir irgendwer sagen, ob das mit uns klar geht. Immer wenn ich an dich denk, raubst du mir den Atem. Ich würde so gern mit dir hängen, aber trau mich nicht zu fragen. Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt wieder, doch ich spür, du bist anders. Immer wenn wir uns sehen, bleibt mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer, wo soll ich anfangen? Immer wenn wir uns sehen, muss ich sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich anlachst. Immer wenn wir uns sehen, immer wenn wir uns, wenn wir uns, immer wenn wir uns, wenn wir uns sehen. Du malst mit Lippenstift ein Vulkan. Du hast jeden Tag Geburtstag. Du klaust dir ein Motorrad, fliegst durch die Nacht, hängst ein bisschen auf dem Mond ab. Du bist die Heldin vom Block. Dein Selbstbewusstseinslevel ist Gott. Bunte Blume auf der grauen Straße. Du kannst in die Zukunft schauen in deiner Kaugummiblase. Mädchen lieben Pferde, du magst Pferd auf dein Boot. Nachts gehst du Nashörner streicheln im Zoo. Wenn das UFO kommt, hältst du den Daumen raus. Und du siehst doch im Hoodie unglaublich aus. Immer wenn ich an dich denk, raubst du mir den Atem. Ich würd so gern mit dir hängen, aber traue mich nicht zu fragen. Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt viele, doch ich spür was anderes. Immer wenn wir uns sehen, bleibt mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer, wo soll ich anfangen? Immer wenn wir uns sehen, muss ich sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich anlachst. Immer wenn wir uns sehen, immer wenn wir uns, wenn wir uns, immer wenn wir uns sehen. Meine Knie werden weich und mir fällt wieder nichts ein. Mit dir geht mein Puls hoch, werd dieses Gefühl nicht mehr los, nein. Mit dir hab ich ein Kribbeln im Bauch, benehme mich wie ein Clown. Mit dir seh ich nur noch Sterne und ich möchte ein bisschen sterben. Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt viele, doch ich spür, du bist anders. Immer wenn wir uns